Kundgabe 968. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.06.1939. Leiden Jesu am Kreuz. Irdischer Leib. Das Leiden Jesu am Kreuze ist für so manche Menschen ein unerklärbarer Vorgang und nicht selten Anlass zum Zweifel an der Göttlichkeit Jesu. Es hat der Herr am Kreuz unsäglich gelitten, denn es war der irdische Leib, der alle Qualen des Kreuzestodes auf sich genommen und unermessliche Todesqualen erduldet hat. Wie könnte dies auch anders sein? Es musste der Geist Gottes doch in der Todesstunde die menschliche Hülle verlassen, um das Maß des Leidens des Menschensohnes vollzumachen. Und es hat so nach dieser nicht die geringste Erleichterung in der Sterbestunde gespürt. Denn nur so war das Erlösungswerk an der Menschheit zu vollenden, dass ein Mensch seine Körperhülle völlig hingab unter den entsetzlichsten Schmerzen für die Sündenschuld der Menschheit. Es hat ein Mensch, dessen Herz voller Liebe war, den bittersten Tod auf sich genommen. Es war Gott in aller Fülle in diesem Menschen, so dass sein Wirken auf Erden göttliches Wirken war. Und alle Macht über Himmel und Erde stand ihm zu. Und doch gab er seinen armseligen Leib seinen Feinden, die ihn vernichten wollten. Er machte von seiner außerordentlichen Kraft keinen Gebrauch, obwohl ein Gedanke von ihm genügt hätte, alles, was wider ihn war, zu vernichten. Und seine Seele rang mit sich in ihrer Todesangst, und er sprach die Worte: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war seine Seele, die noch mit dem Körper verbunden war und in tiefster Not rief nach dem Vatergeist, der wiederum aus dem menschlichen Körper entweichen musste, sollte das Erlösungswerk vollbracht werden. Und er leerte den Kelch bis auf den letzten Tropfen. Es kann kein Mensch die Größe dieses Opfers ermessen, denn es war seine Seele so schuldlos und rein. Sie litt unsagbar unter der Lieblosigkeit derer, die ihn an das Kreuz hefteten, denn seine Seele war pure Liebe und daher eins mit Gott. Und diese Liebe vermochte doch nicht, die sündige Menschheit von ihrem Vorhaben zurückzuhalten. Die Gottheit zog sich zurück, und der Mensch in aller Seelenangst, in aller Not und Qual blieb zurück und starb den schmerzvollsten Kreuzestod. Was am Kreuz gelitten hat, war menschliche Hülle, und es empfand diese Hülle so übermenschliche Qualen. Und es hätte doch anders das Erlösungswerk nicht vollbracht werden können, denn die Liebe eines Menschen musste so groß sein, dass er sich zum Opfer brachte für die gesamte Menschheit. Und es war Jesus, das reinste Gottwesen. Es war der Mensch unübertrefflich in seiner Vollkommenheit, denn er barg ja auch die Gottheit voll und ganz in sich. Und dieses reine Wesen gab sich in die Hände der Sünde. Es überließ seinen Körper den Knechten der Finsternis. Und diese scheuten sich nicht, das reinste Wesen anzufassen und seinem Leben ein Ende zu setzen. Und unter unsäglichen Schmerzen sprach Jesus die Worte: Es ist vollbracht, und gab seinen Geist auf. Das heißt, es trennte sich die Seele vom Körper, der unsagbar gelitten hat, aus Liebe zur Menschheit. Amen.